Den Wandel hat Frank Schirmacher, der ehemalige Herausgeber der FAZ, in seinem Artikel »Männerdämmerung« aus dem Jahr 2003 als einer der ersten mit Blick auf die Medienlandschaft thematisiert. Darin sagt er, die entscheidenden Produktionsmittel zur Massen- und Bewusstseinsbildung in Deutschland liegen mittlerweile in der Hand von Frauen. Und weiter, man muss nicht Feminist sein, um in dieser noch vor Jahren unglaubwürdig erscheinenden Erfolgsgeschichte eine bewusste Entscheidung der Gesellschaft zu sehen. Inspiriert durch den Philosophen Arnold Gehlen liefert Schirmacher auch gleich die Erklärung. Je zivilisierter eine Gesellschaft, je komplexer und subtiler die Notwendigkeit, unlösbare Konflikte ohne Aggression zu lösen, desto stärker setze eine solche Gesellschaft auf die Frauen als Vermittler. Die empirische Kulturforschung bestätigt diese These. The future is female. Kurz gefasst, nicht nur der Sprachwandel geht von jungen urbanen Frauen aus, sondern auch der Wertewandel, der Deutschlands maskuline Kultur in eine feminine überführt. Statt Stärke, Kampf und männlicher Erwerbsarbeit stehen jetzt Mitgefühl mit Schwachen, eine Work-Life-Balance und ein hoher Frauenanteil in der Politik im Vordergrund. Die traditionell geprägten Männer, insbesondere die Älteren und Landbewohner, wollen das Patriarchat jedoch nicht einfach aufgeben, was man überdeutlich an sexistischer Werbung sehen kann. Subtilere Formen maskuliner Werte äußern sich in der Ablehnung mächtiger Frauen und in Hasskommentaren im Internet, die verstärkt Frauen in der Öffentlichkeit treffen. Sie gehen auf eine doppelte Kränkung zurück. Die Männer empfinden es nicht nur als Affront gegen ihre Autorität, sondern auch gegen die vermeintlich natürliche Rolle von Mann und Frau, also gegen das Prinzip Reinheit.